Ich bin bereit. Hole mich. Hier in der Welt ist Jammer, Angst und Pein. Hingegen dort in Salems Zelt werd ich verklärt sein. Was ich Gott von Angesicht zu Angesicht, will mir sein Heiligtum.